es geht um Kunstschätze, um Immobilienbesitz. Schloss Sizilienhof ist in Rede. Es geht um Möbel, um Bücher, also um Dinge, die auch im Bestand der Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten sind, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, in den Museen. Es geht um große Immobilien. Es geht um die Schlösser Rheinsberg, Oranienburg, Wusterhausen, Paritz, Schönhausen, Babelsberg, Pfaueninsel und so weiter. Darauf wird Anspruch erhoben. Das ist nicht die Familie Müller von irgendwo, sondern es ist die Familie des letzten Kaisers. Und das gibt dem Ganzen eine geschichtspolitische Bedeutung, die zwingend auch einer öffentlichen und kritischen Debatte bedarf. Seit Jahrzehnten nämlich verhandelt das Haus Hohenzollern mit dem Bund und den Ländern Berlin und Brandenburg um die Rückgabe von Kunstschätzen und Immobilien. Zu klagen, auch Entschädigungsforderungen zu heben, das ist der Familie überhaupt nicht zu nehmen. Zwischen 1945 und 1949 war das Adelshaus von der sowjetischen Besatzungsmacht enteignet worden. Damit steht ihm eine Entschädigung zu. So steht es im Ausgleichsleistungsgesetz. Was von sowjetischen Besatzern enteignet wurde, ist rechtsgültig. Aber was ist mit dem, was sonst auf DDR-Boden geblieben ist? Es sei denn, dass der ehemalige Kronprinz Wilhelm Prinz von Preußen dem Nationalsozialismus erheblich Vorschub geleistet hat. Denn dann wären alle Ansprüche hinfällig. Bisher wurden 4 Gutachten verfasst, die dem ehemaligen Kronprinzen mal mehr, mal weniger, mal gar keine Schuld zuschreiben. Wenn wir über Geschichte debattieren, stellen wir fest, dass uns die eigene Gegenwart fragwürdig geworden ist. Bund, Länder und Hohenzollern ringen weiter um weitere Rückgaben und Entschädigungen. Es ging der Familie jetzt auch darum, sozusagen dieses kritische Bild bis zu einem gewissen Grade zu revidieren. Es geht natürlich um Versuche, aus Tätern hier Opfer zu machen. Die Anhörung der Historiker brachte wenig Neues. Ihre Expertise ist wichtig. Über den letzten Kaiser, über seine Familie, über den Kronprinzen, über das Ende des Kaiserreichs, über die Zerstörung der Weimarer Republik, über den Aufstieg des Nationalsozialismus und die Rolle der Hohenzollern in diesem Zusammenhang. Ich bin heilfroh, dass das entweder einvernehmlich geklärt wird oder vor Gericht. Alles gehört Ihnen. Wälder und Seen, Teiche, Äcker, Wiesen, Jagdgründe und Forstreviere. Ich kann mich lehnen. Es krallt sich dann fest, jahrhundertelang. Alles ihrs. Der edlen Familie Eigentum. Na, weil einer die stärksten Arme hatte. Der schnellste war am Schwert. Der mit der durchdringenden Stimme. Der sie alle unter den Tisch soff. Der das Giftfläschchen öffnete im richtigen Moment. Genannt der Listige. Genannt der Starke. Genannt der Prächtige. Preußen. Im Kopf. Von Tom Peukert. Regie Jörg Schlüter. Teil 1. Aus den Sümpfen. Chacun son plaisir. Ja. Und jetzt wollen Sie entschädigt werden. Für ihre verlorenen Schätze, ihre Jagdschlösser und Kunstsammlungen, ihre Gobelins, Deckengemälde, Prachtkommoden. Na, die diamantenen Knöpfe am Krönungsgewand, die goldene Agraffe am Mantel aus Hermelin. Ja, wenn es keine Kavallerie mehr gibt, muss ein Heer von Anwälten für sie fechten. Hm. Die Schwäche des Gegners ist bekannt. Die edle Einfalt des Parvenus. Dass man ein Recht hat, ihnen das ihrige wegzunehmen. Ah, ihr Recht. In den ältesten Urkunden aufgezeichnet. Ich han min lehn alle Welt, ich han min lehn. Nun fürcht ich nicht mehr Februar an den Zehen. Das Eckzimmer im Schloss. König über den Akten. Jede Nacht brennt Licht. Jede Nacht. Staatsdienst. Typ immer Treu und Redlichkeit. Jede Nacht. Bequem dahin. Jede Nacht. Auf dem Verwaltungsweg. Dämme bauen. Deiche. Kirchen und Straßen. Staatsdienst. Jede Nacht. Jede Nacht. Hast du gern mit Zinnsoldaten gespielt? Nein. Hattest du Waffen als Kind? Na, kaum. Bist du Reserveoffizier? Nein. Wärst du das gern? Was soll das heißen? Eine Uniform von Zeit zu Zeit? Eine persönliche Waffe? Hältst du mich für einen Militaristen? Der Glanz der Macht. Die Welt von gestern. Keine Sehnsucht? Das sind doch Dinge, die man im stillen Kämmerchen, in blödsinnigen Fantasien mit sich selber... Da schämt man sich doch bei Tageslicht. Natürlich schämt man sich. Also Fallschirmjäger bin ich jedenfalls nie gewesen, falls du das meinst. Da musst du ganz andere fragen. Ich frage aber dich. Preußen. Borussia. Wo soll man anfangen? Ganz von vorn. Sie wollten unser Land und gaben uns ihren Gott und seinen Sohn, der die Liebe predigt. Unsere Gegend ist sumpfig. Nur die Mücken leben auf großem Fuß. Sie hatten so viele Ideen, wie man alles verbessern kann. So viel Kraft. Unsere Wurfkeulen prallten ab vom Erz ihrer Rüstungen. Fielen dumm zu Boden. Nicht mal ihre Pferde fürchteten sich vor uns. Kajeri kise. Toniavlo bumachete velise. Die Köte Beute, die Köte Pinniger Deute. Wo soll man anfangen? Von vorn? Prost. Prost. Mein Lieber. Mein Lieber. Burggraf bist du schon. Was willst du noch? Ein eigenes Land. Ein Land? Fürst willst du werden. König am End. Warum denn nicht? Prost. Prost. Du brauchst meine Stimme. Sonst ist es vorbei mit dem Kaiser. Deine Stimme, als ob es darauf ankäme. Zähl selber. Drei hast du. Drei bekommst du nie. Die letzte entscheidet. Ich steck dich in den Turm. Dein Sohn ist vernünftiger. Mein Sohn wartet draußen mit seinen wilden Freunden. Was willst du? Brandenburg. Der Vogelschiss. Man kann was draus machen. Ich überlege es. Du bist der Herr. Prost. Prost. Mein Lieber. Mein Lieber. Mein Lieber. Mein Lieber. Hohenzollern. Die. Mein Lieber. Mein Lieber. Aufstrebende Adelsfamilie. Ursprünglich Süddeutschland. Friedrich von Hohenzollern. Burggraf in Nürnberg. Erhält Brandenburg im Jahr 1415 von Kaiser Sigismund zum erblichen Besitz. Friedrich I., Albrecht Achilles, Johann Cicero, Joachim Nestor, Joachim Hektor, bla. Immer die Dame des Herzens an der Seite, die der Papa aussucht, die ein Stück Land mitbringt nach Brandenburg oder wenigstens Anspruch. Kleve, Mark, Ravensberg, Minden, Ravenstein. Wachstum. Zum Krieg führen fehlt vorerst das Geld. Man muss warten, Geduld haben. Vorerst wächst die Familie. 8 Kinder, 10 Kinder, 12. Aber erstmal werden sie gezeugt. Gebären muss man sie auch. Jede Geburt eine Schlacht. Nach dem Sieg geht's von vorn los. Zum Wohle der Dynastie, zum Vergnügen des Hauptmanns. Material verschleißt sich. Fieber, innere Zerreißung, Erschöpfung der allgemeinsten Art. Dann werden die Pferde gewechselt. Und wieder von vorn. 1, 2, 3, 4. Die hochwohlgeborene Familie. Inhaber des ganzen Landes. Die reicht sich die Trophäe dann zu. Daddy gibt's dem Sohn. Wenn nicht vorhanden, ist der Neffe dran. Irre. Eigentlich irre. Jetzt wollen sie entschädigt werden für ihre Verluste. Diskret und vernünftig. Das Recht der alten Urkunden. Gegeben im Jahre des Herrn, lange vor Bach, als Luther in den Windeln lag. Und unkommentiert soll es zugehen, geräuschlos. 2 Jahresgehälter Strafe für den respektlosen Zeitungsschmierer. Den ersäufen wir im Burggraben. Ach, da kommt mir die plebejische Galle hoch. Da schwillt mir die Sans-Culotten-Ader. Aha, halten Sie Ihren Körper unter Kontrolle, aber Herr Kollege. Kein Aber. Wir sind Profis. Keep that in mind. So, was sagt denn unser Auftraggeber? Vertrauen in staatliche Autorität, Pflichtbewusstsein, Bescheidenheit, Pünktlichkeit, Ordnungsliebe, Fleiß. Das klingt doch respektabel als Tugendkatalog, oder? Privat möchte man das nicht dauernd um die Ohren geschlagen bekommen, aber in der Öffentlichkeit? Der moderne Staat wünscht sich im Grunde doch nichts anderes. Heißt das also, wir müssen von einer gewissen Weißhemmung ausgehen, staatlicherseits, was die Entschädigungsforderung angeht. Egal, was offiziell bekundet wird, insgeheim neigt sich die Waage zugunsten der Familie. Weil der Staat selbst sich der Gegenpartei wesensverwandt fühlt. Er möchte klein beigeben. Man muss ihm nur gute Gründe liefern für seinen Verrat an den eigenen Interessen. Ist das eine akzeptable Gedankenkette oder geht das in Ihren Augen zu weit? Also... Naja. Sagen Sie mir, wie Preußen emotional bewertet wird. Was da noch lebendig ist. Ressentiments, versteckte Wünsche, feuchte Träume. Wir sind alles Populisten heute. Soziale Erkenntnis heißt Stimmung erfassen. Ich brauche eine klare Strategie. Sagen Sie mir, ob ich investieren soll. Lebenssaft, keine Buchweisheiten. Sie sind vor Ort. Ich melde mich. Die hochwohlgeborene Familie. Inhaber des gesamten Landes. Na, weil man im richtigen Moment dem Genpool entstieg. Weitere Qualifikationen nicht erforderlich. Irre. Eigentlich irre. Naja, jede Lotterie hat ihre Nieten. Armes Volk, das einer Niete folgen muss. Einem Minderbegabten. Einem schwierigen Charakter. Einem notorisch Erschöpften. Ja, schauen's. Von Gott verflucht, von der Natur verlassen. Das war die gängige preußische Selbstdiagnose. Vor gerade mal 400 Jahren. Das elendste Land in ganz Europa. Das Armenhaus. Der Keller. Dritte Welt mitten in Europa. Wenn wir die Seele dieses Landes erfassen wollen, ist das gewissermaßen unser Dreh- und Angelpunkt. Die Leiche im Keller, von der alle noch wissen, auch wenn nicht mehr darüber geredet wird. Ja, die liegt aber trotzdem da unten, im Halbdunkel, die Leiche. Den Nachgeborenen zur Mahnung, zum dauerhaften Schrecken. Georg Wilhelm von Brandenburg, Kurfürst, regiert 1619 bis 1640. Tja, Georg Wilhelm. Schwach von Geburt an, herzkrank, vermutlich auf gravierende Weise. Ein Mensch mit körperlichem Handicap, wie wir heute sagen. Ein Fall für die Pflegekasse. Aber Herrscher, Landesfürst, absoluter Bestimmer bis zum letzten Atemzug. Keine Exit-Strategie. Wenn einer sich sein ganzes Leben lang müde fühlt und das Gesetz macht ihn zum Staatslenker. 45 Jahre verbringt Georg Wilhelm auf dieser Welt. Das meiste ist Mühe und Schmerz. Jeden Tag aufstehen und sich auf diesen scheiß Thron setzen. Ich weiß selber, dass ich eine Memme bin, sagt er. Der braucht eine Sänfte zur Fortbewegung, zu schwach, um auf seinen eigenen Beinen zu stehen. Von Gott verflucht, von der Natur verlassen. Europa hat 30 Jahre Krieg, 30 Jahre Kampf um Beute in Christi Namen. Unser Magd ward im Stall dermaßen traktiert, dass sie nicht mehr da rausgehen konnte, welches zwar eine Schande ist zu melden. Den Knecht legten sie gebunden auf die Erde. Ein verwüsteter Kontinent. Und eine Gegend hat's am schlimmsten getroffen. Das Reich des Georg Wilhelm. Steckten ihm ein Sperrholz ins Maul und schütteten ihm ein Melkkübel voll garstig Mistlachenwasser in den Leib. Das nannten sie einen schwedischen Trunk. Und Georg Wilhelm möchte so gerne neutral bleiben, sich nicht beteiligen, in Ruhe schwach sein, auf das kranke Herz hören. Er hat keine Armee, das Volk ist unbewaffnet, für Söldner fehlt das Geld und jeden Tag diese Schmerzen. Ich weiß selbst, dass ich eine Memme bin. Einem anderen machten sie ein Seil um den Kopf und reitelten es mit einem Bengel zusammen, dass ihm das Blut zu Mund, Nase und Ohren heraussprang. Die strömenden Heere nehmen, was sie kriegen können. Brandenburg, ein Fußlappen zwischen den Schlachtfeldern. Geplündert, missbraucht, verbrannt, erschlagen. Bevölkerungsschwund um 50%. 50%! Jeder Zweite geht zugrunde. Das ganze Land ein Schmerz. Ratlos, hilflos, jämmerlich. Wir finden insgesamt, dass die Karre so tief, wie man im Sprichwort zu sagen pfleget, in den Kot geschoben, dass sie ohne sonderbaren Beistand des Allerhöchsten nicht leichtlich wird herausgeschleppt werden können. Das ist das Trauma der Geburt. Und jetzt kommt's. Schaut's. 100 Jahre später sehen wir eine Art europäisches Raubtier. Eine Bestie, möchte man sagen. Fest entschlossen, sich in das Fleisch noch der mächtigsten Gegner zu verbeißen. Ganz Brandenburg-Preußen, wie das jetzt heißt, exerziert. Vergöttert sein Militär. Statt Sex hat man Uniformen und jede gewonnene Schlacht gilt als Gnadenerweis eines gütigen Gottes. Völkerpsychologie. Immer ein heikles Thema. Aber in diesem Fall kann ich da kaum widerstehen. So, wir können. Familie mit ihren Forderungen auch nur ein bisschen Recht bekommt, fließt enorm viel Geld. Meine Kanzlei kennt sich aus mit solchen Sachen. Juristische Aufarbeitung von Revolutionen, Restitution nach unfriedlichem Systemwechsel, Schadenersatz, der sich aus den Wallungen des Volkszorns ergibt. Wir stehen da permanent im Spannungsfeld von Gesetz und Geschichte. Natürlich sagen wir, uns interessiert nur das Gesetz. Nur, was im Text geschrieben steht. Aber so einfach ist das nicht. Und schon gar nicht in unserem Fall. Preußen. Meine Strategie wäre ganz offensiv zu sagen, lassen Sie uns das alles ein bisschen großräumiger betrachten. Schauen wir nicht nur hypnotisiert auf die Kalamitäten der Nazizeit. Es gibt historische Verdienste, die eben nicht durch einen einmaligen, eventuellen Fauxpas entwertet sind. Das gebietet die Fairness, der intellektuelle Anstand. Preußen! Worüber reden wir denn heute, wenn wir über das Gute und Wertvolle reden? Was sind denn die obersten Werte für unsere ideologisch so aktive Jugend? Respekt für Minderheiten, Antirassismus, queere Lebensformen statt ethnischer und kultureller Homogenität. Das ist Preußen. Das ist Preußen. Religion, kulturelle Herkünfte, Stammeszugehörigkeiten, alles wird integriert, darf bestehen bleiben. Man gibt dem Staat, was des Staates ist, und wird ansonsten in Ruhe gelassen. Man darf nach seiner Fasson selig werden, wie der alte Fritz sagt. Ist das wenig? Fast nichts? Oder ist das das Entscheidende? Sagen Sie es mir. Ich habe genug geredet. Halten Sie bitte davon an. Sie können mich da rauslassen. Sohn, du regierst. Ab morgen. Vielleicht stirbst du nicht. Bin schon dabei. Willst du einen Rat? Einen letzten? Naja. Keine Angst. Ich fasse mich kurz. Deine Frau. Ja? Ist klüger als wir beide zusammen. Vater. Schweig. Hör auf sie. Mach sie zu deiner Ratgeberin. Rede nicht darüber. Aber tu's. Ist das dein letzter Wille? Wille. Ich habe keinen Willen mehr. Nur noch Erfahrung. Hallo. Hallo. Das interessiert mich jetzt aber. Hallo. Ja? Wie denken Sie denn darüber? Worüber? Über Ihren Vater, über seinen Rat. Er stirbt. Er ist nicht bei Verstand. Sind Sie sicher? Sie haben doch vernommen, was er gesagt hat. Preußen hört nicht auf Frauen. Bis zuletzt. Ja, mit den bekannten Ergebnissen. Jetzt klingst du aber emotional. Na und? Dann klinge ich eben emotional. Jeder weiß, in wie trauriger Zerrüttung das Land gewesen, als ich die Regierung begann. Durch Gottes Hilfe habe ich es in besseren Stand gebracht, bin von meinen Freunden geachtet und von meinen Feinden gefürchtet worden. Friedrich Wilhelm, Kurfürst von Brandenburg, Herzog von Preußen, regiert 1640 bis 1688. Genannt der große Kurfürst. Ja, wie eins zum anderen kommt. Wer hat, dem wird gegeben. Brandenburg als erbliches Lehen des Kaisers. Provinzen am Rhein, Flecken in Westfalen, Bistümer in Mitteldeutschland als Morgengabe zur Vermählung, als familiäres Erbgut. Ja, weit im Osten das Herzogtum Preußen. Ein Lehen der polnischen Krone. Temporäre Leihgabe an die Familie. Aber die polnische Krone ist schwach. Kann nicht aufpassen auf ihr Lehen. Der Lehnsnehmer macht, was er will. 18. Januar. Die Krönung nimmt ihren Anfang im Audienzzimmer des Kurfürsten. Kleiner Kreis, Familie, Hofstaat, wenige Beamte. Der Chef trägt Scharlachrot-Gold. Diamanten als Knöpfe. Nimmt die Krone und setzt sie sich auf. Mit eigener Hand greift das Zepter. Friedrich III., Kurfürst von Brandenburg und Herzog in Preußen. 1701 König in Preußen. Fortan Friedrich I. Selber gekrönt, von eigener Hand. Eine Provokation. Man nennt sich einfach selber Majestät. Eine Leihgabe wird zum dauernden Besitz gemacht. Niemand findet sich, der den Provokateur in die Schranken weist. In ganz Europa nicht. Goldmütz. Tausende unters Volk geworfen. Brunnen, aus denen tagelang Wein fließt. Gebratene Ochsen. Feuerwerk. Monatelang. 6 Millionen Taler für ein Fest. 6 Millionen. Das anderthalbfache des jährlichen Staatsbudgets. Also, und plötzlich heißt der Flickenteppich quer durch Ost- und Mitteleuropa dieser Familienbesitz weit verstreuter Grafschaften, Bistümer, Stiftsländereien. Plötzlich heißt das alles Preußen. Weil man sich mit einem Verwaltungstrick ein Königreich baut. Eigentlich ist man König nur im hintersten Winkel des Reiches. Aber wenn man das Ganze nach diesem Winkel benennt, dann ist man überall Majestät. Majestät. Irre. Eigentlich irre. Ein Weilchen heißt alles noch Brandenburg-Preußen. Und dann Königreich Preußen. Preußen. Und schickt sich an, sich einen Namen zu machen. Einen berüchtigten Namen. Einen berühmten Namen. Einen Namen, der Furcht und Schrecken auslöst. Einen Namen, der Respekt auslöst. Sag ich doch. Sagtest du nicht. Reden wir über Lügen. Ganz allgemein? Preußische Lügen. Bisschen genauer. Die große preußische Staatslüge. Und da fallen mir etliche ein. Die wichtigste. Die wirkungsvollste. Ich bin gespannt. Der Staat ist ein gütiger Vater. Und die nährende Mutter dazu. Der Staat ist die perfekte Verkörperung der Idee des Gemeinwohls. Volk und Obrigkeit haben die gleichen Interessen. Herren und Knechte ziehen an einem Strang. Ich kenne keine Parteien, ich kenne nur noch Preußen. So ungefähr. Gibt es wohltätige Lügen, historisch gesehen? Beispiel? Stellen wir uns ein Land vor, in dem immer die Sonne scheint. Wow. Die Menschen sind heiter. Genießen ist erste Bürgerpflicht. Der Staat ist unbeliebt. Gehorcht wird nur, wenn es gar nicht anders geht. Und dazu scheint die Sonne? Immer. Wow. Aber von Zeit zu Zeit kommt ein Gift unter die Menschen. Eine merkwürdige Wut. Es ist wie Natur. Der Nachbar trägt seinen Bart zu lang. Seine Gebete stimmen irgendwie nicht mehr. Er gebraucht seltsame Worte. Er verhält sich so rätselhaft. Gerüchte kommen auf. Diese Langbärtigen treiben entsetzliche Dinge. In Vollmondnächten. Irgendwas mit Kindern, hört man. Diese Wut. Der Staat ist nicht vertrauenswürdig. Vom Staat ist nichts zu erwarten. Da müssen sich die Leute selber kümmern? Mhm. Sie schauen nach, was die Langbärtigen treiben. Die mit den falschen Gebeten, den falschen Worten und dann diese Wut. Jetzt schreien sie aber, die Langbärtigen. Ihr Dorf brennt. Ihre Bärte gleich mit. Kurbrandenburgisches Edikt. Betreffend diejenige Rechte, Privilegia und andere Wohltaten, welche seine Kurfürstliche durchlaucht, zu Brandenburg, denen evangelisch reformierten französischer Nation, so sich in ihren Landen niederlassen werden, daselbst zu verstatten, gnädigst entschlossen sein. Habt ihr von dem Land gehört, in dem Bärte erlaubt sind und Gebete aller Art? Alle Gebete sind richtig, irgendwie. Jedenfalls nicht schädlich. Solange niemand beim Beten so laut schreit, dass der Nachbar sein eigenes Wort nicht mehr versteht. Die Sonne scheint selten. Genießen ist ein Fremdwort. Ça, on verra bien. On va leur sonner les cloches. Man lebt nicht gut, aber man lebt. Der Staat drückt, aber er schmettert nicht zu Boden. Er stößt niemanden ins Grab. Geben zu Potsdam den 29. Oktober 1685 vermittelt dieses von uns eigenhändig unterschriebenen Edikts denen selben eine sichere und freie Retrette in alle unsere Lande und Provinzien in Gnaden zu offerieren und ihnen daneben kundzutun, was für Gerechtigkeiten, Freiheiten und Prärogativen wir ihnen zu konzedieren gnädigst gesonnen sein. On commence par cuisiner quelque chose de bon? Ist das wenig? Rien de mieux qu'un bon repas. Fast nichts? Oder ist das das Entscheidende? Preußen integriert. Slawen, Germanen, Wenden, Zuwanderer, Flüchtlinge, Kulturen, Religionen. Humanitäre Leidenschaft? Pure Vernunft. Cleverness. Ein Staat, der wachsen will und effektiv regiert werden muss. Kein bisschen Menschenfreundlichkeit? Kein bisschen. Und trotzdem. Und trotzdem. Tja. Naja. Preußen im Kopf von Tom Peukert, Teil 1 von 4. Historikerin Stanby Lemenk, Historiker André Kaczmarczyk, Auftraggeber Silvester Groth, Psychoanalytikerin Stefanie Dvorak. In weiteren Rollen Walter Gontermann, Silke Linderhaus, Carlos Lobo, Steffen Räuber, Daniel Rotaug, Lou Strenger, David Formweg und viele andere. Technische Realisation Rike Wiebelitz und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz Felix Eichert. Regie und Dramaturgie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2021.